CDU, ZDF, DDR, GMX, ADAC, ICE, RAF. Einfacher, oder? Wenn Akronyme Ihnen etwas sagen, können Sie sich diese Buchstabenhaufen gut merken. Die zugehörigen Assoziationen und Mini-Narrative helfen Ihrem Storynetz, die Informationen Ihrem Kurzzeitgedächtnis schmackhaft zu machen. Die Bedeutung von Geschichten geht jedoch noch darüber hinaus, bis an den Kern unserer Identitäten. Der Affe im Spiegel. In einer der berühmtesten Szenen von Homers Ilias gastiert Odysseus inkognito am Hof der Phaiaken und lauscht dem Lied eines blinden Sängers über den Trojanischen Krieg. Als er zum ersten Mal hört, wie sein eigenes, tragisches Leben von einem anderen Menschen erzählt wird, bricht der Held in Tränen aus. Hannah Arendt nennt diesen Moment den poetischen Beginn der Odyssee. Er hat nie zuvor geweint, schreibt sie. Erst als er seine Geschichte hört, wird ihm ihre volle Bedeutung bewusst. Die italienische Philosophin Adriana Cavarero wiederum stellt fest, von einem anderen erzählt, offenbarte die Geschichte schließlich seine eigene Identität. Und darüber hinaus das urmenschliche Bedürfnis, erzählt zu werden, welches jede und jeder von uns nachvollziehen kann, selbst wenn wir nicht so weit gereist sind und so hart geprüft wurden wie der griechische König. Zwischen Identität und Erzählung, schreibt Cavarero, besteht ein enges Verhältnis des Begehrens. In der griechischen Philosophie, vor allem bei Aristoteles, ist immer wieder von einem Daimon die Rede, einem Geisteswesen, das gewissermaßen die Schicksalsbestimmung eines Menschen personifiziert, ein Lebensverhängnis, dem er nacheifern soll. Daimonen selbst waren ambivalente Wesen, eher gut als böse. Sie wurden erst im mittelalterlichen Christentum als teuflische Dämonen beschuldigt, an allem Bösen im Menschen schuld zu sein. Cavarero fand in Achilles einen griechischen Helden, der Kontrolle über seine Geschichte gewinnt. Er stirbt zwar jung, erlangt durch seine Taten jedoch unsterblichen Ruhm. Sein Daimon, konserviert in den homerischen Sagen seiner Lebensgeschichte, wird zu seinem Eudaimon, seinem guten Daimon. Hannah Arendt mahnte in ihrem Hauptwerk Vita Activa oder Vom tätigen Leben die Genauigkeit der Übersetzung von Eudaimonie an, nicht als Glück oder Glückseligkeit, sondern als eine Vollkommenheit, die erst nach dem Tod und durch eine Erzählung erreicht werden kann. Erst wenn der eigene Daimon, in der römischen Philosophie auch Genius genannt, der nach Arendt jeden Menschen durch sein Leben begleitet, der seine unverwechselbare Identität ist, aber nur anderen erscheint und sichtbar wird, sich in einem Leben und in der Wahrnehmung durch andere erfüllt, wird die wahre Identität eines Menschen sichtbar und mitteilbar. Man könnte auch sagen, erst dann wird dieser Mensch wahrhaftig erzählt.